Wir haben heute Freitag, den 10. Mai 2024. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Sendung. Wir nähern uns dem Sturm, insbesondere dem nuklearen Sturm oder Scheinsturm. Da wird jetzt kräftig gerüttelt, gezündelt, gemacht und es ist fast ein Musterbeispiel, wie mache ich einen nuklearen Krieg, wenn eigentlich alle Seiten wissen, dass man den nicht gewinnen kann. Oder wer kann so blöd sein, sowas zu wollen, wenn ganz klar ist, dass keine Seite den gewinnen kann. Wenn man so eine Menükarte oder eine Speisekarte oder ein schönes, ja, Mehrgänge-Essen zusammenstellen möchte, dann geht man auf den Markt, schaut sich aber vorher mal an, was brauche ich denn da überhaupt? Da gibt es Kochbücher. Und dann besorgt man sich die Zutaten. Und welche Zutaten brauche ich für einen Atomkrieg? Also ein nuklearer Krieg in unserer heutigen Zeit, das wissen die Militärs, der ist nicht gewinnbar. Insbesondere nicht, wenn beide Parteien nuklear bewaffnet sind. Dann treffen nämlich zwei Parteien aufeinander, die sich gegenseitig annihilieren können. Jetzt, wenn nicht-nukleare Staaten auf eine nuklear bewaffnete Macht treffen, ja, dann ist die Sache ziemlich ungleichgewichtig. Und dann kann es passieren, dass die nuklear bewaffnete Macht zuschlägt und damit endgültig die Dinge beruhigt. Ja, also das sieht man im Nahen Osten. Da hat man dieses kleine Israel, aber die haben Atomwaffen im Keller. Und die ganzen Staaten ringsherum, die würden gerne Israel auslöschen, können das aber nicht, weil sie wissen, die haben Atomwaffen im Keller. Und wenn die ihre Atomwaffen da rausholen und so ein bisschen hierhin und dahin werfen, dann bleibt von uns nichts mehr übrig. Und wir haben keine Atomwaffen dagegen zu setzen. Das ist auch der Grund, warum Länder wie Nordkorea oder Iran an solche Waffen kommen wollen. Weil dann gilt wieder die Stufe der, ja, möglichen gegenseitigen Vernichtung und dann kann keiner mehr da irgendwas machen. Zumindest keiner, der noch die Vernunft hat. Also was brauche ich, um zwei nukleare Großmächte oder Großmachtblöcke aufeinander zu hetzen? Na, ich brauche mal zunächst saudumme Führer. Nämlich solche, die tatsächlich der Propaganda erlegen sind, man könne so einen Krieg gewinnen. Und diese Seite, die kann dann, weil sie gar nicht begreift, um was es geht, da zündeln. Und die kann ich dann zündeln lassen. Also wenn ich da solche Schaustellerpolitiker da installiert habe, dann kann ich die dazu auffordern, das gegen die Wand zu treiben. Naja. Die Absurdität dieser Geschichte sieht man in der jetzigen Situation. Die Amerikaner möchten gerne, dass europäische Bodentruppen in die Ukraine einrücken und dort Bambule machen, sich mit den Russen anlegen. Und sie argumentieren mit der Absurdität, Russland hat Angst vor der NATO, also könnt ihr Europäer da ruhig reingehen und kämpfen, weil die werden nicht zurückschlagen und auf NATO-Territorium schießen, weil sie haben ja Angst vor der NATO. Deswegen werden die also nicht zurückschießen. Diese Logik ist in sich völlig widersprüchlich. Was sagt da Amerika? Amerika sagt, wir wollen nicht als NATO da reingehen, sondern nur ihr Europäer, weil die Russen haben Angst vor der NATO und deswegen schicken wir auch keine NATO-Truppen. Denn dann schießen die nicht zurück, weil sie Angst vor der NATO haben. Wir schicken also keine NATO-Truppen, weil die Russen Angst vor der NATO haben und deswegen auf europäische Truppen dann nicht zurückschießen, beziehungsweise nicht in die Heimatländer dieser Truppen schießen würden. Aha. Das ist also so oft ums Eck gedacht, dass da was abbricht. Und neulich hat mir jemand gesagt, wenn er das sieht, dann denkt er, er hat einen Tinnitus auf beiden Augen, weil er sieht nur noch Pfeifen. So, wie nimmt diese Sache jetzt Gestalt an? Schauen wir mal auf David Cameron. David Cameron liefert Storm Shadows an die Ukraine und sagt, die können damit auch auf russisches Territorium schießen. Naja, sie müssen das ja nicht machen und sie können ja auch versprechen, das nicht zu machen. Weil ja sonst die Russen, wenn sie auf ihrem eigenen Land angegriffen werden, vielleicht auch auf die Idee kommen könnten, dann Schlimmeres zu machen. Also da sind ja so viele rote Linien immer mal wieder angedeutet worden. Aber man kratzt an diesen roten Linien und springt immer mal wieder kurz drüber, so mit einem Fuß. Ihr kennt das ja aus dem Kindergarten, ja. Man täuscht an, macht dies, macht das und immer, da wird immer weiter provoziert. Und das macht jetzt David Cameron. Oder sagen wir besser, hat er gemacht. Vor allem vor dem Hintergrund, der weiß ja, dass da Territorien umstritten sind. Ja, nehmen wir mal die Krim. Die Russen sagen, das ist russisches Territorium. Die Ukrainer sagen aber, nee, das ist ukrainisches Territorium. Und da können wir mit diesen Storm Shadows hinschießen und zum Beispiel auch die Brücke von Kertsch beschießen. Et voilà, man hat sofort so einen Krieg. Naja, und dann schreibt da ein gewisser Stephen Bryan in Artikeln, dass da die französische Fremdenlegion schon 1500 Mann offiziell nach Slawiansk verlagert, ja, entweder hat oder will, und dass schon Voraustruppen von mehr als 100 da sind, um das zu organisieren. Und auch der Caniche Royale, oder soll ich sagen Caniche Imperiale, der schickt da lustig Leute hin. Der muss ja die ganzen Leichensäcke erklären. Der hat das Problem, dass die Freiwilligen, die da hingehen, immer weniger werden, weil so freiwillig geht da keiner mehr hin, wenn er weiß, da kommen nur noch tote Kameraden zurück. Und die ganzen Familien, die müssen ja auch irgendwie ruhig gestellt werden. Und unser Caniche Royale, der hat natürlich das Problem, wie kriege ich die alle zum Schweigen? Denn offiziell habe ich ja keine Truppen in der Ukraine. Aber ich habe welche. Also muss ich jetzt anfangen, offiziell da welche hinzuschicken? Und ich muss einen offiziellen Marschbefehl geben, damit all diejenigen, die da tot zurückkommen, dann eine Erklärung finden, die auch offiziell publiziert werden kann. Und ich nicht ständig irgendwelchen Leuten irgendwelche Schmiergelder zahlen muss oder andere Beruhigungspillen reinschütten muss, damit sie bloß nichts sagen. Das ist ja auch politisch irgendwie schwierig, nicht? Naja, und dann kommt noch dieser amerikanische Unterhauspolitiker Hakeem Jeffries in der Sendung 60 Minutes und spricht von American Boots on the Ground in Ukraine. Also amerikanische Stiefel auf dem ukrainischen Boden. Nun klar, das waren alles Versuchsballons, um Russland auszutesten und zu gucken, was die machen, aber auch um die Reaktion in den westlichen Bevölkerungen zu testen. Und die schlafen ja noch tief. Also da ist gar keine Reaktion gekommen. Na gut, in Deutschland sowieso nicht, weil da wird ja nicht gesagt, was da alles passiert. Man erfährt hier einfach gar nichts. Man erfährt hier erst dann was, wenn es Bumm macht. Nun, was hat Russland gemacht? Nun, die haben was ganz Vernünftiges gemacht. Die haben gesagt, diese Jecken zündeln tatsächlich nuklear rum. Also fangen wir an mit Übungen mit taktischen Nuklearwaffen. Und stellen das explizit in den Zusammenhang mit diesen Provokationen. Ist ja klar, die müssen das ja machen. Da ist ja auch die Rede von F-16. Und F-16 ist nuklear bestückbar und kann dann Raketen so nah an die russische Grenze bringen, dass sie weit, weit nach Russland reinfliegen. Und das können die sich nicht leisten, das zuzulassen. Und deswegen wird jetzt eine nukleare Antwort geliefert. Jetzt noch nicht damit, dass nukleare Waffen gezündet werden, aber dass man wenigstens das ganze Spielzeug mal in die Nähe von der Grenze rücken und übt, wie man damit umgeht. Das ist doch klar. Und zeigt mal, was man so alles auf der Palette hat und zeigt, wie man damit umgehen kann. Und die Russen, die sind da nicht schlecht. Zumindest im Vorweisen solcher Spielzeuge und auch im Zeigen von der Fähigkeit, damit umzugehen. Naja, und dann haben die Russen als zweite Schiene erstmal die Botschafter dieser vermeintlichen Großreiche Grand Nation und Great Britain, also Frankreich und Britannien, da einbestellt und denen ja eine Standpauke, eine dicke, dicke Standpauke gehalten. Und wir wissen nicht, was da jetzt im Einzelnen gesagt wurde. Aber auf jeden Fall, die sind betröppelt nach Hause und haben erstmal einen Rapport erstattet, was da gesagt wurde. Die öffentliche Antwort, die Russland dann der Weltgemeinschaft gegenüber gegeben hat, war, wenn das geschieht, also insbesondere wenn diese russischen Territorien mit Storm Shadows angegriffen werden, also mit diesen britischen Raketen, dann sieht Russland sich berechtigt, britisches Militär anzugreifen, wo immer in der Welt, auch in Britannien. Das war eine sehr, sehr starke Ansage und daraufhin sind dann auch unterschiedliche Reaktionen erfolgt. Frankreich hat dann die größeren Löffel rausgeholt und zurückgerudert. Und der französische Botschafter hat dann auch brav an der Amtseinführung Putins teilgenommen. Und die Franzosen haben brav bestätigt, es gäbe keine französischen Truppen in der Ukraine. Man wolle auch gar keinen Krieg, nein, nein, mit Russland. Und sehe in Putin den rechtmäßigen Präsidenten Russlands. Und man befinde sich auch nicht im Kriegszustand mit Russland. Dann kamen die Polen und haben gesagt, auch sie haben absolut, nein, nein, gar keine Truppen in der Ukraine und planen das auch nicht, nein. Und warum die Italiener überhaupt gegaggert haben, das weiß ich nicht, aber sie haben und sagen dasselbe und sie gehen sogar noch ein Stück weiter und geben zu offiziell, die Sanktionen gegen Russland waren ein Fehlschlag und treffen nicht Russland, sondern eigentlich die eigenen Leute, war Unsinn. Und sogar die USA erkennen Putin als Präsident Russlands an und wollen, man hört, ja, ist bemerkenswert, keinen Umsturz, keine Farbenrevolution und auch keinen Regimewechsel in Russland. Und auch keine amerikanischen Truppen in der Ukraine. Das ist also, wie nennt man das, ein kollektives Schwanzeinziehen? Konzertiert? Nun, dass die USA vor November, also vor der Wahl, keine nuklearen Drohungen oder offenen Konflikte wollen, das sieht man ja noch ein. Was dann danach sein wird, das weiß man bei diesen Lügnern nicht. Also ich sage immer nur, die Eliten sind das, nicht die amerikanischen Bürger, auch nicht die deutschen Bürger, die französischen Bürger, die italienischen oder polnischen Bürger. Also es geht nicht um die Völker, sondern es geht um ihre Führungen. Und das wissen wir ja, da sitzt immer dieselbe verrückte Bagage dahinter, die solche Dummheiten da auskocht. Und die wollen bis dahin Burgfrieden. Weil sie ja immer noch wollen, dass dieser furchtbare Donald da, der da mal wieder zur Wahl ansteht und gute Chancen hat auch zu gewinnen, zumindest wenn das eine normale und ehrliche Wahl sein soll, dann würde der gewinnen. Und das wissen sie ganz genau. Deswegen müssen sie schummeln und vor allem, sie müssen jedes und alles vermeiden, was da irgendwie dem Volk noch so den letzten Rest geben könnte, zu sagen, ja, jetzt ist der Zapfen ab, jetzt wollen wir diese linke Mafia weghaben. Das können sie sich nicht leisten. Und deswegen dieser Burgfriede. Naja, und dann habe ich noch gesagt neulich, das könnte sein, dass in der Phase zwischen Maibeginn und dem 9. oder 10. Mai, das sind ja diese Feiertage da in Russland. Da ist Ostern, das orthodoxe Ostern, da ist die Amtseinführung Putins und dann kommt auch noch dieser Sieg im Vaterländischen Krieg. Ja, das war bei uns der 8. Mai und die haben ja eine andere Zeitzone und da war es schon der 9. Und deswegen sind das zwei verschiedene Daten. Aber das meint natürlich das gleiche Ereignis. Naja, und da hatte ich gedacht, das wäre eine gute Zeit, wo vielleicht dann tatsächlich noch irgendeine Anstrengung gemacht wird, diese Brücke von Kertsch da zu Fall zu bringen, also die Krimbrücke. Und nachdem jetzt die Russen so eine starke Ansage gemacht haben, erkennen plötzlich alle westlichen Geheimdienste, ja, diese Krimbrücke, die wird ja gar nicht mehr vom russischen Militär benutzt. Das hat die transportieren jetzt da nichts mehr über die Krimbrücke in den Donbass an Waffen und an Nachschub, sondern das geht ja jetzt über direkte landgestützte Schienenstränge. Und diese Brücke ist wirklich nur noch ein ziviles Ziel und daher kein militärisches Ziel mehr. Oh, welche Einsicht. Das heißt, auch da wird der Kaffeelöffel ausgepackt und kräftig zurückgerudert. Und mich belustigt das ein Stück weit. Auch und insbesondere, weil damit natürlich immer mehr in den Fokus rückt, dass diese deutsche Sprachrohrgeschichte da mit irgendeinem Zoom-Meeting, aus Fernost war ja noch einer zugeschaltet, wo sie über die Taurus-Marschflugkörper geredet haben, die dann die Brücke von Kertsch streifen sollten. Die haben das durchgestochen. Also das erzählt mir keiner mehr, dass das nicht bewusst und absichtlich durchgestochen wurde, weil damit konnte sich Deutschland zumindest bislang aus dieser ganzen Geschichte da raushalten. Und klein Olaf, der hat dann wenigstens einmal im Leben was Vernünftiges entschieden, mal hoffen, dass er da dabei bleibt auch, indem er nämlich sagt, nein, nein, also diese Taurus-Geschichten, das liefern wir jetzt erstmal gar nicht, weil nachher schießen die noch nach Berlin. Apropos Berlin. Ihr wisst ja, dass der Regierungssitz in Berlin ist, aber das ist nicht die Hauptstadt. Ja, die Hauptstadt der BRIT, des Besatzungsregimes Deutschlands, ist immer noch Bonn. Ja, das ist wirklich so. Die Regierung sitzt in Berlin, aber die Hauptstadt ist Bonn. Und wir leisten uns dieses teure Doppelleben. Und insbesondere natürlich mal aus grüner Sicht gesprochen, das ist ja unheimlich CO2-trächtig, nicht? Weil denen ist zwar gelungen, in Peru irgendwelche Fahrradwege zu finanzieren, aber den Fahrradweg zwischen Bonn und Berlin, den haben sie noch nicht. Und deswegen ist das nun sehr CO2-trächtig und sehr teuer auch, ne? Weil da wird viel, viel hin und her geflogen, gefahren, gemacht. Und deswegen ist ja auch so besorgniserregend gewesen, als da plötzlich in der Harthöhe, ne, das ist ja in Bonn, und da sitzt ja immer noch das Verteidigungsministerium, also das Kriegsministerium. Und da haben die Russen neulich mal das Licht ausgeknipst, da mussten die alle mit dem Teelicht auf den Topf gehen. Und das hat eine gewisse Aufregung gemacht, weil nämlich denen gar nicht klar war, wie weit der Arm der Russen und die Technik reicht. Die können die Harthöhe stilllegen. Und das war dann schon, naja, es hat unangenehme Gefühle bewirkt, sagen wir mal so. So, jetzt ist aber die Frage, was ist mit Steadfast Defender? Ja, das ist ja immer noch diese Übung da im Baltikum. Und die westlichen Kräfte wissen ganz genau, wenn erstmal die Schwarzerde in der Ukraine ein bisschen getrocknet ist, fahrt mal bei dem Matsch da durch die Schwarzerde. Das ist zwar unheimlich fruchtbar, aber ein Panzer bewegt sich da nicht nach vorne. Der bewegt sich da nur nach unten. Der gräbt sich ein. Also das Ding versinkt im Dreck. Besonders die viel zu schweren westlichen Panzer. Das heißt, die können, ja, ich meine, derzeit fängt es jetzt an, ein bisschen zu trocknen und so. Wir sind spät dran dieses Jahr. Aber wenn die Böden erstmal durchgetrocknet sind, dann können die Russen. Und die machen ja jetzt schon größere Geländegewinne. Also es ist jetzt nicht mehr so drei Häuser weit, wo Gewinne gemacht werden. Da ist ja diese sehr, sehr, sehr schwer befestigte und durchbetonierte Verteidigungslinie im Donbass. Die ist ja jetzt eigentlich an allen Punkten geknackt. Also da, wo die Hauptbefestigungsanlagen, denk mal an Bachmut alias Artyomovsk und solche Städte, die sind ja jetzt alle abgerollt und abgeräumt. Und jetzt kommen noch kleinere Anlagen und dann ist da eigentlich gar nichts mehr. Die ukrainische Armee, die zieht sich schon zurück, die gehen freiwillig schon gar nicht mehr an die Front. Sie haben auch nichts mehr. Ja, es gibt ja jetzt das Gerede, das schicken wir jetzt da nicht erstmal die Ukrainer, die wehrtauglich sind und bei uns Zuflucht gefunden haben, wieder zurück. Ja, dann gibt es so Tricks, die kriegen ihre Papiere nicht mehr verlängert, es sei denn nur in der Ukraine, aber da müssen sie erstmal wieder hin. Und so kann man die also auf die kalte Art und Weise abschieben und zurücksenden in ihre Heimat. Und dort werden sie natürlich dann gekascht und werden an die Front geschickt. Die tun ja jetzt schon Amputierte dahin schicken. Ne? Also Leute mit Holzbeinen, das ist keine Ausrede mehr, nicht zu kämpfen. Aber was ist, wenn jetzt die Russen da tatsächlich sich auf Kiew zubewegen? Die müssen ja nur die Dnepr hoch oder von, da ist ja immer noch diese Musiktruppe Wagner. Ne? Die stehen ja immer noch da 50 Kilometer nördlich von Kiew. Und die hätten ja einen kurzen Weg. Also da sind sicherlich noch Überraschungen möglich. Und man muss mal gucken, in dem Moment, wo Kiew fällt, Und damit die Hauptstadt ist das Land weg, völkerrechtlich weg. Das war ja auch das Problem der Franzosen im Zweiten Weltkrieg. Ja, Paris war besetzt. Und dann haben die zwar so eine Exilregierung da, diese Vichy-Geschichte gemacht, aber das hatte ja gar keinen Wert mehr, weil das Land war besetzt. In dem Moment, wo die Hauptstadt gefallen ist, ist das Land besetzt. Deswegen ist auch Frankreich keine Siegermacht, denn die waren besetzt. Und davor haben die Satanisten bei uns Angst. Weil wenn Kiew fällt, ist die ganze Ukraine weg und die Russen können durchmarschieren und durchregieren und können machen, was sie wollen. Und das steht ja jetzt an. Also wenn die zum Marsch blasen, und wie gesagt, Shoigu hat neulich das allererste Mal von einer russischen Offensive gesprochen in dieser Sonderoperation. Das heißt, seit mehr als 2 Jahren machen die da rum und zum ersten Mal spricht der russische Verteidigungs- oder Kriegsminister von einer russischen Offensive. Naja, und dann kommt die auch. Die haben immer gemacht, was sie gesagt haben. Und fahren dann die Steadfast Defenders wieder zurück nach Bundesdeutschland oder in den anderen Ländern, wo sie herkommen? Wohl kaum. Ja, ich vermute mal, die werden NATO-Soldaten aus dem Baltikum dann nicht nach Hause fahren lassen, in ihre Herkunftsländer nach der Übung, sondern die werden sie in die Ukraine einrücken lassen. Das ist ja eine ziemlich sichere Sache. Denn der Westen kann die Ukraine nicht verloren geben. Zu einem ist es ja so, das sind Satanisten und die kennen keinen Rückwärtsgang. Da gibt es keine Umkehr. Die gehen so lange nach vorne, bis sie entweder sich hier an der Wand eingerannt haben oder gesiegt haben. Was anderes können die nicht. Geht nicht. Gibt's nicht. Die wissen ganz genau, wenn sie zurücklaufen, da steht Satan hinter ihnen und droht mit der Hölle. Also das ist keine Option. Und man darf auch nicht vergessen, es geht hier nicht nur um diese geheimen Orte in der Ukraine und es geht auch nicht um fiskalische Gründe. Nicht? Wir haben ja jetzt gesehen, wie läuft denn das? Denk mal über diese 61 Milliarden nach, die neulich bewilligt wurden vom House of Representatives, also Kongress in den Vereinigten Staaten. Das wurde aber nur als Kredit bewilligt. Ja, und was nimmt man jetzt als Kollateral? Man gibt einem Land, das eigentlich pleite ist und gerade einen Krieg verliert, noch Kredite. Und wo nimmt man jetzt die Sicherheiten her? Ja, und das hat man ja auch schon gesehen. Die gehen einfach hin und sagen, die Amerikaner sagen den Europäern, konfisziert ihr mal die Gelder, die die Russen bei euch auf den Banken liegen haben, und das nehmen wir dann als Sicherheit für diese Kredite. Das ist natürlich hochgradig illegal, aber es gibt natürlich den Russen dann wiederum die Möglichkeit, Assets von deutschen, von französischen, italienischen oder sonstigen Firmen auf russischem Boden auch zu konfiszieren. Und so ein schlauer Chinese, ein Rechenschieber, hat das mal neulich durchgerechnet und hat festgestellt, oh, das ist ja ungefähr genauso viel wie das, was die Russen auf europäischen Banken liegen haben. Also die können quasi sich da einfach freihalten und sagen, okay, wenn ihr unsere 300 Milliarden Euronen oder Dollars da klaut, dann nehmen wir euch für 300 Milliarden Firmen weg. Und dann können die Chinesen da drin produzieren oder andere. Das heißt, für die Europäer ist das auf jeden Fall immer eine Lose-Lose-Situation. Also ein doppelter Verlust oder dreifacher Verlust. Und die Leute von BlackRock, die kriegen jetzt langsam feuchte Füße, weil die wissen ganz genau, dass wenn die Ukraine diese Schwarzerde nicht exportieren kann, weil sie keine Hafenstädte mehr hat, dann ist der ganze Invest, den die da betrieben haben in dieses Land, der ist flöten. Und deswegen wollen die natürlich auch, dass da ja Sicherheiten aufgebaut werden. Also es geht hier eigentlich auch um eine ganze Menge fiskalischer Gründe. Aber dann, und das ist zu oberst, ist die Ukraine ja die Heimat der Satanisten. Und das sind diese ganzen internationalen Tunnelverbindungen, auch in die Levante und in den Nahen Osten und dann rüber nach China, die sind alle, die gehen da alle durch. Und deswegen will man das nicht aufgeben. Das ist wichtiges Territorium. Also wer von euch das immer noch nicht glaubt mit diesen unterirdischen Kriegen da, der sollte sich mal folgendes Dokument besorgen. Es gibt ein militärisches Handbuch, Manual for Subterranean Operations. oder Subterranean Warfare, das stammt aus dem November 2019 und ist knapp 230 Seiten Umfang. Das kann man als PDF runterladen. Das hat die Nummer ATP 3-21.51. Also der Strich ist ein Bindestrich, ein Minus. Und geht mal ins Internet und googelt danach. Ja, das ist ein Riesending und es wurde unter Donald Trump verfasst. Jetzt was sollte eine Armee wie die amerikanische dazu bewegen, ein 230-seitiges Dokument zu verfassen über Tunnelkriege, wenn da nichts anstünde? Und mit diesen Tunnelkriegen erklären sich auch die ja inzwischen schon hunderte von Erdbeben in Deutschland, die alle relativ klein sind, aber die Leute einfach aufregen und die alle diese kleinen Tiefen haben. Erdbeben sind meistens sehr, sehr viel tiefer als 10 Kilometer. Und deswegen beunruhigt das viele. Man hört täglich davon. Aber die Medien gehen natürlich nicht darauf ein. Aber diese Tunnelkriege könnt ihr daran erkennen, dass da merkwürdige Wetterphänomene passieren. Ja, es werden einfach in diese Tunnelanlagen wird reingegangen, da wird geguckt, was drin ist, dann wird da unter Umständen ausgeräumt, gerettet, was zu retten geht. Und dann macht man irgendwo ein dickes Loch in die Decke und lässt Wasser reinlaufen. Ja, und jetzt die Frage, wo kriege ich in Dubai oder Saudi-Arabien genügend Wasser her? Ja, dann werden Wetterwaffen zweckentfremdet und dann wird da so getan, als ob da ein bisschen Cloud Seeding, also Wolkensäen, schiefgegangen ist und plötzlich sind da riesige Gewitterstürme und es kommt das Wasser meterdick runter und läuft in diese Tunnelanlagen rein. Dafür wird das gemacht und dafür wird das gebraucht und deswegen haben wir auch bislang so ein kaltes Jahr, weil überall mehr Wasser und Niederschlag erzeugt wird, als gewöhnlicherweise in einem Durchschnittsjahr der Fall ist. Und natürlich kühlt die Atmosphäre dadurch ab. Und das ist logisch. Gleichzeitig ist natürlich durch diese Tunnelkriege auch in gerade den unterseeischen Gebieten, da wo die Erdkruste sehr, sehr, sehr dünn ist und keine Kontinentalplatte da ein Schutzschild darstellt, da tun diese Tunnelkriege natürlich auch dafür sorgen, dass Magma, also dass da Sprünge entstehen und Magma direkt in das Seebett austritt und damit natürlich eine erhöhte Verdunstung stattfindet und dadurch auch eine zusätzliche Abregnung dann in der Atmosphäre geschieht, die zumindest die Oberflächentemperatur in einigen Gebieten dann runterdrückt. Und das ist das, was wir jetzt da erleben, ja, den heißesten Mai seit Zeitgedenken oder seit dem Urknall. Also so wird ja immer getan, nicht, von diesen Verrückten. Als ob das eine Klimakrise sei. Nein, das hat damit gar nichts zu tun, es ist dieser Tunnelkrieg. Und das ist der Grund, warum die Ukraine nicht aufgeben können. Ja, das ist ein Durchgangsgebiet und da sind von alters her, das sind ja keine neuen Tunnel, das sind ja zum Teil schon aus der Antike und sehr früh stammende Tunnelanlagen. Die Geschichte ist da auch ein bisschen anders, als sie in den Geschichtsbüchern steht. Ja, die Geschichtsbücher, die schreiben Geschichten. So, ne? Kinderbücher. Und die wirkliche Historie ist eine ganz andere. Und diese Tunnelanlagen, die sind schon lange da. Und die will man nicht aufgeben. Und außerdem ist natürlich für die Kasaren, dass ihr Kernland, ihr Heimatland, das hätten sie gerne wieder. Und jetzt nimmt ihnen der Putin das weg, zerteils, tut das teilweise Rumänien, teilweise Ungarn, teilweise Polen und den Löwenanteil Russland zuschlagen und da ist nichts mehr übrig. Das ist natürlich etwas, was die überhaupt nicht wollen. Und deswegen auch diese Nummer. Immer weiter, immer weiter, immer weiter provozieren und die können nicht aufhören. Die müssen. Und deswegen ist diese Choreografie auch so erfolgreich und es wird dazu kommen, dass das so aussieht, als ob es tatsächlich eine nukleare Konfrontation geben wird. Und der Westen am Abgrund steht. Und dann, so ist die Choreografie geplant, kommt dann ein Donald und sagt, nee, wir machen jetzt Frieden. Aber bis dahin, das wird noch Nerven kosten, also macht euch drauf gefasst. Das ist noch lange nicht rum. Und das eskaliert jetzt. Wenn der Boden trocknet und die Russen voranschreiten und in Richtung Kiew gehen, dann müssen NATO-Truppen da rein. Es geht gar nicht anders. Die können nicht nachgeben. Die müssen. Der Satan steht hinter ihnen im Rücken und sagt und droht mit der Hölle. Die müssen. Die müssen nach vorne, es geht gar nicht anders. Und diejenigen unter euch, die so gar keinen Glauben an irgendeine transzendente Welt haben oder an Gott haben oder an Satan, schaut euch mal diese Jungs an. Das ist ja auch das Schöne, dass diese ganze Choreografie zeigt, ihr Gott ist Satan und das ist ein drohender, rachsüchtiger Gott. Die können nicht sagen, wir hören jetzt auf. Die Vernunft gebietet, wir hören hier auf. Weil Satan hat letztendlich das Ziel, diese Erde und alle Menschen zu vernichten. Warum? Menschen sind Ebenbilder Gottes und Gott kann der nicht ab. Und alles, was nach Gott stinkt, riecht, aussieht, kann er auch nicht ab. Und deswegen wird hier letztlich alles kaputt gemacht werden. Das ist das Ziel. Ob Gott das zulässt, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist das Ziel Satans. Und seine Anhänger haben nicht begriffen, dass letztlich auch sie drangegeben werden und das nicht überleben werden. Und dass ihr oberster Götze, Satan, auch gar nicht geplant hat, dass es überhaupt irgendjemand überlebt. Das haben sie noch nicht gerafft. Aber schaut euch mal an, diejenigen, die hier am meisten scheinen, dass es Gott nicht gäbe und jeden Unfug in irgendwelche Schulbücher reinschreiben, um Gott aus der Weltgeschichte rauszuerklären, gerade die haben einen Gott. Und der steht feuergewaltig hinter ihnen und treibt sie nur nach vorne. Umdrehen geht dann nicht. Das sollte euch ein bisschen zu denken geben. Oh, aber ich sehe, die Zeit ist ziemlich weit fortgeschritten. Ich höre mal auf. So viel für heute. Gehabt euch wohl, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.